Brahma chaloka dipati sahampati katanjavi anadivaranaya chata santita satta parajatajatika dese tu dhammam anukam imam pajam. Das ist eine Tradition, die wir hier bislang nicht eingeführt haben, einen Dhamma-Vortrag zu bitten. Das gleiche Muster geht auch für Paritta-Chanti, also die Uposatha-Tage, an denen wir Parittas chanten. Manchmal chantet einer der Mönche die Einladung an die Devas, dem Paritas im Chanting zuzuhören, aber das Bitten um Paritas oder das Bitten um einen Dhamma Talk, eine Sache, die in Thailand sehr verbreitet ist, auch in Waldklöstern und soweit ich weiß in Wat Phapong Klöstern auch. Wir haben versucht, nicht zu viele Zeremonien in die Art und Weise, wie wir hier leben und lehren, mit hineinzubringen. Aus dem einfachen Grund, dass sowohl Ajahn Mediko als auch ich nicht unbedingt Freunde von viel zeremoniellen Dingen sind. Nichtsdestotrotz haben diese Zeremonien vorausgesetzt, dass sie verstanden und weise eingesetzt werden, ihren Platz, die sicherlich auch von Bedeutung sein kann. Vorausgesetzt, wie gesagt, die Leute wissen, worum es geht, und deshalb habe ich mir gedacht, erkläre ich es zumindest. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Ja, ich bin letztlich mal wieder mit einer Thematik konfrontiert worden, die fast unweigerlich in allen früher oder später auftritt, die beginnen ernsthaft mit der Entwicklung des Geistes zu üben, insbesondere mit der Meditation, aber auch mit den Dingen, die in dem graduellen Training, was der Buddha gelehrt hat, der Meditation vorausgehen. Diese Thematik oder Problematik, die immer wieder an mich herangetragen wird, ist einfach die, dass in dem Moment, wo wir beginnen, unseren Geist zu sensibilisieren, und dadurch, dass wir unseren Geist verfeinern, dadurch, dass wir unseren Geist mehr nach innen richten, mehr auf feinere, subtilere Dinge achten, wir schlechthin offener zu werden scheinen für äußere Einflüsse, die uns dann als Hindernisse und schlechtweg widrige Dinge erscheinen, die uns in unserer Praxis zu behindern scheinen. Mit anderen Worten, wir legen in gewisser Weise scheinbar unser Nervensystem freier und damit wird das Bombardement der Sinnenwelt für uns zu manchen Zeiten scheinbar unerträglich. oder zumindest ziemlich nervig. Das ist also ein Phänomen, was sehr häufig passiert, mir selber auch so ergangen ist. Und es ist eine Sache, die wir adressieren müssen, die wir angehen müssen und die wir vor allem verstehen lernen müssen. Die Tatsache ist nun einmal, dass wir in dieser Welt sind mit diesem Körper, der fünf Sinne und dem Geist als sechstem Sinn. Und in dem Moment, wo Sinne da sind, entsteht Kontakt, Sinneskontakt. Und das ist unumgänglich. Ich habe an dem letzten, ich weiß gar nicht, an irgendeinem Abend mal wieder das Gleichnis ausgegraben von der Kuh, der man das Fell über die Ohren gezogen hat und die mit rohem Fleisch dasteht. Und ganz egal, wo diese arme Kuh nun steht, ob im Wasser oder im Wald oder in einer Wiese, überall kommen irgendwelche Viecher an und knabbern an diesem nun rohen Fleisch. Und das ist die Natur unseres Daseins. Die Tatsache, dass wir Sinne haben, bedeutet, dass diese Sinne, dadurch, dass sie empfindlich sind, das ist die Natur der Sinne, dass diese Sinne auch berührt werden. Der normale Mensch, um es mal verallgemeinert zu sagen, ist jemand, der gewisse Schutzmechanismen aufgebaut hat, um sich selber abzustumpfen, um dieser Sinnesflut auf diese Weise scheinbar zu entgehen. Und die einzige Möglichkeit, die der normale Mensch hat, ist, sich abzulegen und sich in Schlaf zu flüchten nach einem langen, ermüdenden Tag. Wenn wir anfangen zu meditieren, ist es unsere Aufgabe, uns zu sensibilisieren. Wir achten auf feinere Dinge. Und in dem Maße, in dem wir beginnen, auf feinere Dinge zu achten, können uns diese Eindrücke dann leicht anfangen zu überwältigen. Und das Problem wird dadurch potenziert, dass wir in dem Moment die Welt da draußen als unseren Feind sehen. Das heißt, wir potenzieren dieses Problem mit unserer Aversion gegenüber diesen Sinneseindrücken. Und in dem Moment, wo wir natürlich auch noch Aversion im Geiste hegen, wird die Ebene unserer inneren Zufriedenheit ziemlich dramatisch gestört. Das heißt, wir sind eigentlich unzufrieden und scheinen dieser bösen Welt da draußen hilflos ausgeliefert zu sein und möchten am liebsten die Zelte abbrechen und die Meditation aufgeben und alles dem Buddha in die Schuhe schieben, möglichst auch noch. Tja, was tun, wenn es brennt? Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Weil zunächst sei einfach mal gesagt, dass es ganz natürlich ist. Da kommen wir gar nicht drum rum. Es ist so und dem müssen wir uns stellen. Aber wenn wir uns die Lehre genau anschauen und mal sehen, was der Buddha denn dazu gesagt hat, dann finden wir auch die Lösungen, die wir brauchen, vorausgesetzt wir suchen wirklich nach einer Lösung und haben dann auch Vertrauen genug, uns diesen Dingen hinzugeben, entsprechend zu praktizieren, die diese Problematik auflösen können. In der Regel sehen wir uns als Zentrum des Universums und die Welt da draußen als etwas Externes. Wir hier drin und die Welt da draußen. Diese Sinne des Körpers, einschließlich dem Geist als dem sechsten Sinn, sind immer nun mal nicht so voneinander zu trennen als innen und außen. Im Gegenteil, der Buddha hat gesagt, die Welt ist in diesem Körper und diesem Geist. Das hat in manchen Traditionen dazu geführt, die Sache zu Extremen zu führen und zu sagen, da draußen, da ist gar keine Welt. Die Welt, die existiert nur in unserem eigenen Geiste. Das sind also die sogenannten Idealisten und die Materialisten, die sagen natürlich, alles ist und Geist ist nur Nebenprodukt unseres Gehirns oder irgend so ein Quatsch. Die beiden Extreme. Tatsächlich ist es aber völlig irrelevant für unsere Praxis, ob da draußen eine Welt existiert oder nicht, weil tatsächlich die einzige Welt, die für uns oder für unsere Praxis relevant ist, die Welt unserer eigenen Wahrnehmung ist. Das heißt, wir als Praktizierende gegenüber den Naturwissenschaftlern beispielsweise wehren uns der Möglichkeit, irgendetwas zu objektivieren oder objektiv zu betrachten. Es gibt keine Objektivität in der Dhamma-Praxis. In religiöser Praxis, egal in welcher Tradition, ist immer die eigene individuelle Wahrnehmung die einzig wichtige und die einzig entscheidende. Also wir objektivieren keine Welt da draußen und sehen uns als das Subjekt, sondern das, was wir erleben in diesen Sinnen, ist die Welt. Die Welt ist in uns. Und ob da draußen noch eine Welt existiert, außerhalb unserer Wahrnehmung, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, diese sechs Sinne, denen wir ja nun einmal ausgeliefert sind, sind die Welt. Die Welt ist diese sechs Sinne. Wenn wir erleben, egal auf welcher sinnlichen Ebene, halten wir normalerweise die Objekte unserer Sinnesberührung für die Qualität unseres Erlebens verantwortlich. Der hat das und das gesagt und der ist das schuld, dass mir jetzt schlecht geht. Oder die Frau liebe ich über alles und die ist mein einziges Bestreben. Oder ganz egal, wir machen das Wetter für unsere Leiden verantwortlich oder die Politiker oder die Religion oder ganz egal. Das heißt, wir projizieren immer unsere eigene Lebensqualität auf äußere Umstände. Die Dinge, die uns berühren, durch die Sinne von außen scheinen dafür verantwortlich zu sein, dass es uns entweder gut oder schlecht geht. Und genau da liegt das Missverständnis und da liegt auch die Problematik, weil in dem Moment, wo Sinne da sind, ist auch Kontakt da. Da kommen wir gar nicht drum rum. Manchmal ist der Kontakt ein Kontakt, der ein angenehmes Gefühl auslöst und manchmal ist dieser Sinneskontakt ein Kontakt, der ein unangenehmes Gefühl auslöst. Und das verändert sich. Und der Grad des Angenehmen ist in direktem Zusammenhang zu dem, was vorher passiert ist. Das heißt, wenn ich lange mit starken Schmerzen irgendeiner Krankheit erlegen bin und diese starken Schmerzen nach langer Zeit ein kleines bisschen weniger werden, dann empfinde ich das als angenehm. Wenngleich jemand anders, der diese gleichen Schmerzen empfinden würde, der aber vorher keine unangenehmen Gefühle hatte, das als durchaus unangenehm empfinden würde. Heißt, je angenehmer die Gefühle sind, je angenehmer mein Erleben jetzt ist, umso unangenehmer ist das Erleben, wenn es sich verändert. Und tatsächlich sind wir nur in der Lage, überhaupt Veränderung wahrzunehmen. Unser ganzes sinnliches Erleben, selbst das Erleben von Zeit, ist in Abhängigkeit von Veränderung. Wenn wir einen bestimmten Ton für eine sehr lange Zeit hören, ist er irgendwann weg. Dann hören wir den nicht mehr, weil sich da nichts mehr verändert. Der wird einfach nicht mehr wahrgenommen. Genauso, wenn wir eine lange Zeit immer das gleiche visuelle Bild hätten, würde das irgendwann auch verschwinden. Heißt, unsere Wahrnehmung hängt ab von Veränderung. Und diese Veränderung bewirkt eben je nachdem angenehme oder unangenehme Gefühle. So, in dem Maße, in dem wir uns eben empfindlicher machen, indem wir auf den inneren Teil unseres Seins schauen, sprich unseren Geist, mehr Innenschau halten, mehr versuchen, präsent zu sein, gegenwärtig zu sein, achtsam zu sein, umso mehr beginnen wir plötzlich auch mitzubekommen. Wir sind einfach offener für sinnlichen Input. Aber dieser Input ist nicht dafür verantwortlich, dass es uns gut oder schlecht geht. Das Problem liegt nicht da draußen, das Problem liegt hier drin, in unserer Wahrnehmung und in der Art und Weise, wie wir mit dieser Wahrnehmung umgehen. Wenn der Buddha davon spricht, dass diese Eindrücke, die wir erleben, unsere Lehrer sind, dann tut er das aus gutem Grund. Diese Dinge können uns Lehrer sein. Diese Eindrücke, die eigentlich nur Natur sind, natürliche Phänomene, die kommen und gehen, entstehen und vergehen. Das ist Natur. Es ist ganz natürlich, dass in dem Moment, wo wir Sinne haben, da Sinneskontakt stattfindet, dass aufgrund von Kontakt Gefühl entsteht und dass dieses Gefühl manchmal angenehm und manchmal unangenehm ist. Das ist ganz natürlich. Wo liegt also die Problematik, die in uns Aversion hervorbringt, wenn diese Sinneseindrücke scheinbar mehr und mehr uns stören? Weil wir gehen ja mit der Idee oder mit der Hoffnung an die Praxis heran, dass wir durch die Meditation friedvoller werden, ausgeglichener werden, ruhiger werden, gesammelter werden, gleichmütiger werden, aber vor allem auch weiser werden. Die Problematik liegt daran, dass wir nicht genau in der Lage sind, hinzuschauen, wodurch diese unangenehmen Gefühle und diese Unzufriedenheit oder sogar diese Aversion, wodurch die überhaupt entstehen. Wir fühlen uns in gewisser Weise machtlos oder ausgeliefert. Jeder von uns kennt das Phänomen, wenn wir einen langen Tag hatten und viele Dinge passiert sind und nicht alles so gelaufen ist, wie es war und wir uns um viele Dinge kümmern müssen, da sind wir am Abend durch. Sind wir einfach durch. Und ein geschicktes Mittel oder ein ganz wichtiger Teil unserer Praxis, über den vielleicht nicht oft genug gesprochen wird. Wir hören viel über Dana, Großzügigkeit als Grundlage, um überhaupt mal die erste Selbstsüchtigkeit abzustoßen, dass wir bereit sind, mitzugeben, mitzuteilen, statt nur für uns alleine zu raffen. Das ist die erste Möglichkeit in dieser Welt, überhaupt mal unserem Egoismus ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir Großzügigkeit und Gebefreudigkeit entwickeln. Und wir hören auch viel über Sila, über Ethik, dass wir uns darin üben, eben kein Leben zu töten oder nicht zu stehlen, nicht zu lügen, keinen unrechten Sex zu haben, keinen Alkohol, keine Drogen zu nehmen. Aber die höhere Form der Ethik, von der Buddha sprach, ist eine Sache, die vielleicht nicht so oft besprochen wird. Und was der Buddha Adi Sila nannte, höhere Ethik, ist die Fähigkeit, diese Sinne zu zügeln, zu kontrollieren. Sinneskontrolle, Sinneszügelung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Praxis, wenn wir überhaupt die Hoffnung haben wollen, jemals Achtsamkeit, wirkliche Achtsamkeit zu entwickeln, wirkliche Geistesgegenwart zu entwickeln. Weil eben der untrainierte Geist, selbst wenn er heilsam ist, durch seine Ethik und seine Großzügigkeit, trotzdem, wenn er dieser Sinneswelt ausgeliefert ist, rastlos umherirrt, wie ein aufgeblasener Luftballon, wo wir vergessen haben, Knoten reinzumachen. Der fliegt einfach irgendwo hin und wir können nicht sagen, wo der landet. Genau das ist die Qualität unseres rastlosen Geistes, der ständig versucht, weil er es ja nicht besser gelernt hat, in dieser scheinbar da draußen liegenden Welt der Sinne zu versuchen, Kontrolle auszuüben. Wir versuchen die ganze Zeit, die Welt um uns herum, die Bedingungen um uns herum zu kontrollieren, um eben möglichst viel Angenehmes zu erleben, um möglichst viel Unangenehmes zu vermeiden. Und das ganz natürlich macht jeder. Und wenn wir diese Praxis der Sinneszügelung nicht verstehen, dann wollen wir da auch erstmal gar nichts mit zu tun haben, weil scheinbar das ja uns irgendwas abkneift. Wir müssen uns scheinbar irgendwas verkneifen oder abdrücken. Ja, wir müssen unsere Sinne zügeln und wir zügeln uns eben nicht gern. Wir lassen uns lieber gehen wie in Hans Wurst, aber zahlen dafür natürlich auch den Preis, weil uns eben dann diese Sinneswelt bombardiert und wir gar keine geschickten Mittel haben, um gegen diese vielen starken, auf uns einprasselnden Eindrücke irgendwas zu unternehmen. Das heißt, diese Eindrücke überwältigen uns und in dem Maße, in dem wir uns natürlich dann schon offener gemacht haben, dadurch, dass wir eben uns durch die Meditation begonnen haben, ein Stück weit zu sensibilisieren, ist das Ganze eben noch potenziert. Und dann fängt das Dilemma an und dann kommen noch diese Unzufriedenheiten, die Aversion dazu und das führt zu Frust und ja, macht uns eigentlich nur Unannehmlichkeiten. Das heißt, bei der Übung, diese Sinne zu kontrollieren oder auf diese Sinne Acht zu geben oder unsere Sinne zu bewachen, könnte man vielleicht auch sagen, geht es nicht so sehr darum, immer wegzugucken oder wegzuhören oder wegzuriechen oder wegzuschmecken oder wegzufühlen, zu berühren, zu tasten oder wegzudenken, wobei dieses Weggucken natürlich manchmal sicherlich seinen Platz hat, wenn da Dinge in den Bereich unseres Sehsinns treten, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unheilsame Geisteszustände in uns auslösen, dann ist es vielleicht doch besser, mal die Augen zuzumachen. Ja, wenn sich vor mir hier eine hübsche junge Frau verbeugt und die hat ein Dekolleté, was bis hier unten hin ausgeschnitten ist, ja, dann muss ich nicht unbedingt gucken, weil das vielleicht unter Umständen unheilsame Geisteszustände in mir hervorrufen könnte. Ja, das heißt, ich gucke dann eben lieber weg. So, jetzt nur mal als kleines, nettes Beispiel. Und sicherlich gibt es Bereiche oder Gefilde oder Orte, die wir natürlich auch meiden sollten. Aber das tun wir ja auch als Praktizierende. Wir gehen ja nicht mehr in die Kneipe und wir gehen nicht mehr irgendwie ins Fußballstadion und in der Disco und wo auch sonst immer, weil wir eben wissen, wenn wir da hingehen, dann werden wir mit Sinneseindrücken bombardiert, die uns unter Umständen tagelang nachhallen. Ich kenne viele Mönche, wenn die irgendwie in Thailand auf Almosengang in irgendeinem Dorf ein Stück Musik gehört haben, dann haben die manchmal wochenlang nicht aus dem Kopf gekriegt. Zum Glück habe ich da nie Probleme mit gehabt. Also diese Idee von einem Ohrwurm ist mir eigentlich relativ fremd. Ja. Aber es sind eben so Sachen, wo wir wirklich bewusst dann auch eine Entscheidung treffen müssen, welchen Dingen wir uns wagen auszusetzen und welchen Dingen wir uns lieber entziehen, die wir lieber vermeiden. Und das ist auch Weisheit. Heißt nicht, dass wir uns in Situationen begeben müssen, wo wir unter Umständen drin umkommen. Das ist nicht weise, nicht ratsam. Aber wenn der Buddha von dem Bewachen unserer Sinne sprach oder von Sinneszüglung, dann ging es da oder geht es da eigentlich um etwas anderes. Dem Buddha war klar, wir können diesen Sinneseindrücken nicht entgehen. Wir sind da mit diesem Körper und diesem Geist und dieser Körper mit seinen 5 Sinnen und dem Geist als 6. Sinn, die machen Kontakt und da kommen wir nicht drum rum. Das ist schon mal ein Fakt. Und dass das Natur ist, dass das natürlich ist, ist auch ein Fakt. Und was auch ein Fakt ist, dass den Sinnen das völlig egal ist, was die berühren. Dem Auge ist es völlig egal, was das Auge sieht. Dem Ohr ist es völlig egal, was das Ohr hört. Der Nase ist es schnurzpiep egal, welcher Geruch da reinkommt. Und der Zunge ist das auch egal, und unserem Körper ist das egal. Und sogar dem Geist ist das egal, welcher Kontakt da entsteht. Die Ohren beschweren sich nicht über schlechte Musik. Die Nase beschwert sich nicht über einen faulen Geruch. Die beschweren sich nicht. Nee. Wer sich beschwert, ist unser selbst geschaffenes Begehren nach bestimmten Eindrücken, bestimmte Eindrücke haben zu wollen und bestimmte Eindrücke nicht haben zu wollen. Das heißt, wenn wir Sinneszüglung üben, sagt der Buddha uns, wir möchten nicht den ersten Eindruck ergreifen, der entsteht, wenn Sinneskontakt stattfindet, und wir möchten uns nicht in den Assoziationen verlieren oder die Assoziationen ergreifen, die durch diesen ersten Eindruck hervorgerufen werden. Das heißt, wenn wir etwas sehen, das erste Bild, der erste Eindruck, wenn wir etwas sehen, der hat, wie sagt man, der schlägt ein. Und in dem Moment, wo dieser erste Eindruck eingeschlagen ist, entstehen weitere Assoziationen. Auf der Ebene von Wahrnehmung, auf der Ebene von Gefühl, auf der Ebene von Gedanken, spinnen wir diesen ersten Eindruck weiter, entsprechend unserer eigenen Veranlagung. Und die sind von Mensch zu Mensch verschieden. Eindrücke, die für manche Leute angenehm sind, mögen für andere unangenehm sein und umgekehrt. Wenn wir also Sinneszüglung üben, tun wir es, damit diese Flut der sinnlichen Eindrücke keine unheilsamen Geisteszustände in uns aufkommen lässt, sei es durch Begehren oder durch Aversion, durch Mögen oder Nichtmögen, durch Liebe oder Hass, ganz egal. Jede Form von Begehren ist etwas, was an unserem Geist zehrt und zieht. Ob es nun mögen oder nicht mögen ist, spielt keine Rolle. Dieses ständige Hin- und Hergerissensein und dieser ständige Kampf gegen scheinbar externe Sinneseindrücke ist genau das, was so ermüdend ist. Wir versuchen, irgendetwas zu vermeiden, was nicht zu vermeiden ist, anstatt genau hinzuschauen und nicht den Eindruck oder das sinnliche Objekt verantwortlich zu machen, sondern zurück zum Geist zu kehren, weil nur im Herzen, im eigenen Geist, findet die wirkliche Sinneszüglung oder das wirkliche Bewachen unserer Sinne statt. Weil jeder Eindruck, sei es durch Augen, Ohren, Nase, Mund, Körper oder Geist, wird durch unser Herz gelenkt, durch unseren Geist gelenkt. Nur der Geist ist fähig, diese Sinneseindrücke überhaupt umzusetzen in mögen oder nicht mögen, in Liebe oder Hass. Weil, wie gesagt, den fünf Sinnen ist es egal. Aber dieses Begehren, was in unserem Herzen liegt, irgendwelche Sinneseindrücke haben zu wollen, irgendwelche nicht haben zu wollen, da liegt das Problem. Das heißt, unsere Praxis der Sinneszüglung ist eine, die hinschauen muss, um überhaupt diesen Prozess zu verstehen. Denn nur wenn wir diesen Prozess verstehen, wenn wir nicht Angst vor den Sinneseindrücken haben und dann nämlich Aversion entwickeln, weil wir die irgendwie ausschalten wollen und nichts mehr fühlen und nichts mehr erleben wollen, weil uns dann einfach zu viel ist, das ist ein Unding, das geht nicht, das funktioniert nicht. Aber die Reaktion auf diese Sinneseindrücke, das ist etwas, was wir in dem Maße, in dem wir genau hinschauen, beobachten können, verstehen lernen können und loslassen können. Heißt, wenn Sinneseindrücke entstehen, dann sind die in dem Moment entstanden. Da können wir nichts mehr dran ändern. Aber wir können diesen Sinneseindruck zurück zum Herzen bringen und in unserem Herzen beobachten, was da passiert. Weil nur in unserem eigenen Geist, in unserem eigenen Herzen findet die Kontrolle statt, findet die Möglichkeit statt, sich diesem Hin- und Hergerissensein zu wehren. Ergreifen, der Buddha sagt, wir sollen nicht den ersten Eindruck ergreifen und wir sollen nicht die Assoziationen ergreifen. Dieses Ergreifen ist eine stärkere Form von Begierde, um das mal vereinfacht auszudrücken. Dem zunächst aufkommenden, angenehmen und unangenehmen, aufgrund des eben angenehmen oder unangenehmen Kontakts, können wir uns nicht wehren. Aber wir können in dem Moment, wo wir genau hinschauen, den Geist immer wieder zurückführen zu seinem neutralen Punkt. Wir verstärken damit dieses Begehren nicht. Wir sind uns nach wie vor darüber klar, dass manche Eindrücke angenehm sind und manche unangenehm sind. Aber in dem Moment, wo wir diese Dinge nicht ergreifen, den ersten Eindruck nicht ergreifen und insbesondere die Assoziationen, die diesem ersten Eindruck folgen, nicht ergreifen, stoppen wir den Prozess, der immer wieder zur Ermüdung führt. Weil je mehr ich diesem Ergreifen erliege, umso mehr reißt dieses Ergreifen an meiner inneren Stabilität, an meiner inneren Standhaftigkeit, an meiner inneren Ruhe, an meiner inneren Klarheit, an meiner Achtsamkeit, an meiner Konzentration. Wir wollen Geistesgegenwart erleben. Wir wollen in der Lage sein, von Moment zu Moment zu Moment präsent, geistesgegenwärtig, klar bewusst, achtsam zu sein. Und diese Achtsamkeit, diese Geistesgegenwart, dieses Verweilen im Hier und Jetzt können wir nur erreichen, indem wir diesen Haushalt von Mögen und Nichtmögen, von Zuneigung und Abneigung, indem wir den mehr und mehr neutralisieren, indem wir mehr und mehr verstehen, dass das, was da abläuft, ein ganz natürlicher Prozess ist, auf den wir eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss haben. Wir haben kaum Einfluss auf die Dinge, die auf uns einwirken. Das ist ein Spiel für Toren. Der Versuch, unsere Umstände, die Welt um uns herum oder die Welt da draußen, die ja eigentlich gar nicht existiert, weil immer unsere eigene subjektive Welt ist, zu verändern, zu manipulieren, zu kontrollieren, ist ein Spiel für Toren. Und das können wir machen bis zu unserem letzten Atemzug und dann geht der ganze Quatsch wieder von vorne los. Das heißt, wenn wir wirklich ernsthaft das meinen mit unserer Meditation, wenn wir wirklich Achtsamkeit entwickeln wollen, wenn wir wirklich Satipatthana praktizieren wollen, und den Anspruch haben ja einige von uns oder euch, ich sage das, weil ich in den letzten Wochen über Satipatthana Vorträge gegeben habe, aber um überhaupt Satipatthana zu praktizieren, brauchen wir Sati, brauchen wir Achtsamkeit. Ohne Achtsamkeit keine Grundlagen der Achtsamkeit, keine Achtsamkeitsübung. Und diese Achtsamkeit, die steht in der Reihe des graduellen, stufenweisen Trainings, was der Buddha uns gegeben hat, direkt nach Sila, aber vor Samadhi, vor Sati sogar. Vor Achtsamkeit. Wir brauchen die Fähigkeit, uns nicht hin und her spülen zu lassen durch diese Flut der sinnlichen Eindrücke. Und das können wir nur tun, indem wir bei den Sinneseindrücken, denen wir gar nicht entgehen können, wirklich genau hinschauen. Um den Prozess wirklich zu verstehen, um zu sehen, was da passiert. Wir können davor nicht wegrennen. Wir können den Sinneseindrücken nicht wegrennen. Irgendwelche Sinneseindrücke sind immer da, ständig, permanent, die ganze Zeit. Aber wir können den Mut aufbringen, die Sinneseindrücke so weit zu reduzieren, durch weise Entscheidung, welchen Dingen wir uns freiwillig aussetzen und welchen nicht. Und das ist unser gutes Recht. Und das sollten wir auch in Anspruch nehmen. Und dann bei den Sinneseindrücken, die übrig bleiben, denen wir eben nicht entgehen können, wirklich genau hinschauen. Diese Angst verlieren, hinzugucken. Weil wenn wir nicht genau hingucken, dann haben wir immer Angst und wir fühlen uns immer irgendwie bedroht oder überwältigt von diesen Dingen, weil eben unterschwellig immer diese Unzufriedenheit da ist. Immer dieses Gefühl, ich bin dem ausgeliefert und das ist mir alles zu viel und ich will das jetzt nicht. Und eigentlich rennen wir die ganze Zeit weg. Extreme vermeiden ist ganz wichtig. Aber die Dinge, die wir nicht vermeiden können, im täglichen Umgang mit unseren Aufgaben und Pflichten, sei es als jemand, der eine Familie hat oder jemand, der im Berufsleben steht oder ganz egal. Wir haben die Pflicht, das ist unsere Verpflichtung als Schüler des Buddhas oder als solche, die sich als Schüler verstehen, in diesem stufenweisen Training wirklich die Schritte genau anzugucken und zu sehen, ja, wo stehen wir mit unserer Praxis? Wie steht es um unsere Sinneszyklung? Verstehen wir Sinneszyklung? Oder haben wir da immer noch Angst vor? Oder meinen wir immer noch, Sinneszyklung ist irgendwie nur für die braun gekleideten Herren mit der Glatze und wir müssen uns alle als Laien ordentlich gehen lassen, wie ein Hans Wurst, weil das ist unser gutes Recht, als Laien das müssen wir uns halt überlegen, wie viel Vertrauen wir da wirklich in diese Praxis haben und dann wirklich verstehen, was Sinneszyklung ist. Es geht nicht darum, wegzugucken. Es geht nicht darum, uns irgendwas abzukneifen. Es geht darum, zu verstehen, dass da ein Prozess abläuft, der ganz natürlich ist. Das ist Natur pur. Nur wir machen da ein Problem draus. In dem Moment, wo wir das Ganze vermeiden. Einer meiner Lieblingsverse vom Buddha selber: Nicht liegt des Menschen Sinnlichkeit in sinnlichen Gebilden, sie liegt im Geist, der stets sich treibt, in sinnlichen Gefilden. Wie lieblich ein Objekt auch ist, wie Dinge auch erscheinen, die Lust ist der Gedankenlist, mit der sie es vermeiden. Und der letzte und wichtigste Teil ist: Wenngleich das Schöne in der Welt besteht, der Weise weiß zu meiden, die Lust nach dem, was kommt und geht, und endet so sein Leiden. Unser Geist ist für die Qualität unseres Erlebens einzig und alleine verantwortlich. Niemand anders. Wir haben die Möglichkeit, genau an den Sinnestüren unseren Wachmann aufzustellen und zu sagen, wer rein darf und wer nicht rein darf. Und je mehr wir den Prozess verstehen, je mehr wir wirklich den Mut aufbringen, genau hinzuschauen, umso freier werden wir. Weil in dem Moment, wo wir merken, dass wir gar nicht so müssen, wie wir glauben, dass wir müssen, dann werden wir freier. Wir sind nicht dazu verdammt, diesen Sinneseindrücken blind alles abzukaufen. Die kommen und gehen die ganze Zeit. Aber die Reaktion darauf, die liegt bei uns. Und die ist konditioniert, die ist bedingt. Die ist nicht fest. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Die können wir trainieren, die können wir entwickeln, die können wir entfalten. Und genau das ist, was Geistestraining ist, ist Entwicklung, Entfaltung des Geistes. Zu versuchen, den Geist in irgendeine Form zu pressen, funktioniert nicht. Irgendwas zu unterdrücken, funktioniert nicht. Uns irgendwas abzukneifen, funktioniert nicht. Wegzugucken, wegzurennen, funktioniert nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist Weisheit, die hinschaut und erkennt, was da wirklich passiert. Weil nur wenn wir sehen, was da passiert, verlieren wir unsere Angst davor. Wir haben eine panische Angst. Weil wir darauf trainiert worden sind, unser Leben lang, dass das unser gutes Recht ist, so viele angenehme Sinneseindrücke wie möglich zu ergreifen und die unangenehmen alle kaputt zu treten und wegzuhalten. Und je dümmer wir sind, umso mehr sind wir bei diesem Prozess dazu bereit, unsere Ethik zu kompromittieren, bis dahin, dass wir bereit sind, jemanden irgendwie umzubringen, weil wir meinen, der steht unserem Glück im Weg. Und das führt auf der großen Ebene zu Kriegen und zu Mord und Totschlag. Das ist die Welt. Aber es ist nicht da draußen die Welt. Die Welt ist hier drin. Die Welt ist in diesem Körper und in diesem Geist. Und nur da können wir wirkliche Veränderungen bewirken. Wir können nicht die Welt verändern. Die Welt ist nicht zu verändern. Mord und Totschlag wird es immer geben. Hat es immer gegeben, wird es immer geben. Gier, Hass und Verblendung, die Wurzeln allen Leidens, die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Solange Samsara besteht, und Samsara ist anfanglos und endlos, wird es immer da sein. Und die wenigsten sind in der Lage, sich daraus zu ziehen. Anlässlich der Tatsache, dass gestern der Geburtstag vom Buddha war, und gleichzeitig auch der Tag, wo er das Erwachen erlangt hat, und auch der Tag, wo er Parinibbana, ins Parinibbana gegangen ist, all diese drei Begebenheiten fielen auf den Vollmond im Visakha. Deshalb nennen wir den gestrigen Tag Visakha Puja. Puja, diese Übung der Hingabe. Wir sind gestern mit Kerzen und Blümchen und Räucherwerk dreimal um unsere Stupa gegangen, um dem Buddha Ehre zu erweisen an diesem wichtigsten buddhistischen Feiertag. Aber die wirklich wichtige Puja ist Patipati Puja. Die Hingabe durch Praxis, das Respekt erweisen durch unsere eigene Bereitschaft, diesen Anweisungen, die der Buddha 45 Jahre lang uns aus Mitgefühl gegeben hat, auch wirklich zu folgen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es für viele auch immer wieder schwer zu hören ist. Aber es ist nun mal die Wahrheit, dass ohne diese Fähigkeit, diesen Sinnesapparatus zu verstehen, keine Achtsamkeit gibt. Diese ganzen pseudo-buddhistischen Lehren, die irgendwie die Leute alle gleich auf ein Kissen setzen und sagen, so, jetzt beobachtet mal fein euren Atem. Bin jetzt 30 Jahre in dem Spiel, ich habe so viele Leute erlebt, die nach 20 Jahren frustriert ihre Zelte abgebrochen haben und aufgegeben haben, weil sie mit Atmungsbetrachtung nirgendwo hingekommen sind. Nicht, weil die Atmungsbetrachtung schlecht ist und noch nicht mal, weil die Atmungsbetrachtung für sie schlecht war. Nee, weil sie einfach nie die Grundlagen gelegt haben, um überhaupt Atmungsbetrachtung fruchtbar machen zu können. Atmungsbetrachtung ist Anapanasati und nicht Anapana ohne Sati. Und Sati, Achtsamkeit, entsteht durch Sinneszügelung. Das entsteht nicht durch Sila, das entsteht nicht durch Ethik. Das entsteht nicht durch Großzügigkeit. Ihr könnt uns dick und pummelig füttern und jeden Tag hier Berge von Essen anschleppen. Dadurch kriegt ihr kein Sati, keine Achtsamkeit. Und selbst wenn ihr die 5 Ethikregeln ganz brav haltet, dadurch ist das Sati immer noch nicht gut genug. Und das sind halt so Sachen, ich beobachte das jetzt über die letzten Jahre und manchmal, wenn ich dann irgendwie auch da nach dem Essen nochmal in die Küche gehe, ist das da in der Küche wie auf dem Marktplatz. Als wenn da irgendwelche Marktweiber ihren Fisch anpreisen würden. So dass ich mein eigenes Wort nicht verstehe. Weil die Leute da durcheinander krakeelen. Dieses Kloster, also unsere Hoffnung ist, mit diesem Kloster einen Ort zu schaffen, wo Leute wirklich sich so viel Respekt vor der Praxis haben und so viel Respekt vor der eigenen Menschlichkeit und vor der eigenen Praxis, dass sie diese Lehren wirklich ernst nehmen und versuchen umzusetzen. Wenn ich da hinten auf dem Gehpfad jemanden auf und ab gehen sehe zur Meditation, dann mache ich einen großen Bogen. Ja, weil ich das respektiere, weil ich den dann auch möglichst nicht stören will. Und jedes gute Kloster, ja, da gibt es Zeiten, wo die Mönche auch mal plaudern und lachen gemeinsam und auch mal einen Witz erzählen. Aber es gibt auch Zeiten, wo es einfach klar ist, dass es jetzt nichts zu sagen gibt. Weil man einfach in sich geht und weil man einfach seine eigene Sinneszügelung übt, um diese Achtsamkeit zu schüren, um diese Achtsamkeit voranzutreiben, um die zu vertiefen. Weil durch diese Achtsamkeit entsteht Samadhi. Die Sammlung, die wir alle anstreben, ist das Resultat von Sati. Satipatthana ist der 7. Faktor auf dem 8-fachen Pfad. Und Sammasamadhi ist der 8. Faktor auf dem 8-fachen Pfad. Das heißt, ich brauche Sati für Samadhi. Das geht nicht anders. Und wie viel Sinneszügelung und gerade so rauszubekommen für den Einzelnen, zu welchen Zeiten wir meinetwegen vielleicht anfälliger sind, unsere Achtsamkeit zu verlieren, das sind genau die Zeiten, wo wir mehr Energie in unsere Sinneszügelung stecken müssen. Ja. Als Mönche, wir wissen, die Zeit nach dem Essen ist eigentlich immer die Zeit, wo wir geneigt sind, unsere Achtsamkeit zu verlieren. Also ist in den meisten oder in den guten Waldklöstern, die ich kenne, oder in Wat Pananachat zu meiner Zeit war auf jeden Fall so, ist es ein Unding, dass man nach dem Essen Schwätzchen hält. Nach dem Essen, wenn man seine Schale wäscht und seine Schale wegpackt und die Sala gemeinsam fegt und sauber macht, das ist eine Zeit, wo die Mönche schweigen. Jedenfalls im guten Kloster. Und ich weiß es von mir selber, wenn ich auf Retreat bin. Selbst wenn ich auf Retreat bin, nach dem Essen, Wenn ich meine eigene Schale wasche und meine Hütte sauber mache und meine persönlichen Dinge erledige, die ich eben erledigen muss, oder zur Toilette gehe, was eben nach dem Essen angesagt ist, das ist genau die Zeit, wo meine Gedanken am ehesten geneigt sind, mit mir wegzurennen. Das heißt, genau da muss ich mehr Anstrengung aufbringen, mehr Sinneszügelung üben, um meine Achtsamkeit, um meinen Geist in der Gegenwart zu halten, um präsent zu bleiben, um Achtsamkeit aufrecht zu erhalten. Und genauso ist es, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen nach dem Essen, vermeide ich das. Ich weiß noch, ein Mönch, der hier war, Tankantiko, einige von euch kennen ihn, ne, der ist richtig ruppig geworden, wenn man ihn nach dem Essen angesprochen hat. Und zu Recht. Ne, weil er wusste selber, ne, dass wenn er jetzt anfängt zu tratschen und irgendwelche Dönekes erzählt, dann ist es mit seiner Achtsamkeit vorbei. Und das habe ich respektiert. Das fand ich gut, fand ich klasse. Und deshalb muss jeder von euch, wenn ihr wirklich Sati, Achtsamkeit entwickeln wollt, euch fragen, was sind die Tageszeiten oder die Umstände oder die Begebenheiten, wo ich geneigt bin dazu, meine Achtsamkeit zu verlieren. Und genau an der Stelle ganz bewusst Sinneszügelung einsetzen. Nicht den ersten Eindruck ergreifen, egal auf welcher Sinnesebene. Nicht mich in den Assoziationen verstricken und verlieren, die durch diese Sinneseindrücke entstehen. Immer wieder abschneiden, abschneiden, abschneiden, den Geist zurückbringen zum Meditationsobjekt, zurückkommen zum Meditationsobjekt, zurück zum Geist. Wenn ich meinen Geist noch nicht kenne, wenn ich mein Herz noch nicht kenne, wenn ich nicht in diesem Herz verweilen kann, dann muss ich mein Meditationsobjekt aufrecht halten. Butto, butto, butto, bis zum Abwinken. Oder ganz egal, was immer ihr für ein Meditationsobjekt entwickelt, das ist euer Anker. Daran den Geist zu binden, wenn der Geist droht, uns wegzulaufen, ist die einzige Möglichkeit, manchmal am Anfang überhaupt da was gegen zu tun. Je feiner wir unsere Achtsamkeit gemacht haben, je aufmerksamer wir sind, je schneller wir in der Lage sind, diesen Prozess zu erkennen, umso distanzierter kann ich das beobachten und mich nicht in diesen Eindrücken oder Assoziationen verlieren. Weil ich bereits genug Achtsamkeit und Weisheit habe, mit dieser Sinneszügelung auf eine Weise zu arbeiten, wo ich den Überblick behalte. Aber in vielen Fällen ist es einfach nötig, unser Meditationsobjekt zur Hand zu nehmen und damit den Geist zurück in den Augenblick zu bringen. Immer wieder zurück in den Geist, zurückzukommen zum Herz, zurück zum Geist, zurück zum Herz, zurück zum Geist, zurück zum Herz. Nicht da draußen in die Welt den Geist sich zerstreuen lassen. In dem Wissen, dass die Welt da draußen gar nicht so wichtig ist. Wichtig ist die Welt hier drin. Wichtig ist meine Reaktion auf diese vermeintlich da draußen bestehende Welt. Und wenn wir diese Sinneszügelung verstanden haben und diese Eindrücke der fünf Sinnenwelt nicht mehr uns so im Griff haben, dann merken wir, wie dieser sechste Sinn, sprich unser Geist, anfängt sich herauszukristallisieren, als ein eigenständiges Phänomen. Und dann beginnen wir plötzlich mit diesem Geist verweilen zu können. Und der Geist wird heller, der wird kraftvoller, der wird stabiler. Und in diesem hellen, stabilen Geist ist nicht nur Kraft, sondern auch Freude. Da ist Ausgeglichenheit, da ist Gleichmut, da ist Zufriedenheit. Und das sind ja genau die Qualitäten, die wir entwickeln wollen. Das sind ja genau die Qualitäten, warum wir überhaupt hier sind. Nämlich unseren Geist zu sammeln. Unseren Geist überhaupt erstmal kennenzulernen. Weil das Einzige, was die meisten von uns von unserem Geist kennen, ist das Denken über die anderen fünf Sinne. Wir denken die ganze Zeit über Gott und die Welt nach. Aber was dieser Geist, dieses Wissen, diese Fähigkeit zu erkennen, was der Geist selber wirklich ist, erfahren wir erst durch diese Übung der Sinneszügelung, wenn der Geist beginnt, sich von der Welt der fünf Sinne zu lösen. Wie dieses wunderschöne Gleichnis von dem Vollmond, den wir jetzt heute Abend haben. Solange der Vollmond da hinter den Wolken verborgen ist, können wir den vielleicht erahnen. Aber wir sehen den nie so richtig. Und erst wenn die ganzen Wolken, die alle weg sind, der Mond alleine hell als Scheibe da oben am Himmel steht, können wir ihn wirklich sehen. Und das ist Samadhi. Das ist die Sammlung des Geistes. Der Geist, der alleine da steht, ohne von den fünf anderen Sinnen verdeckt zu werden. Und dann merken wir, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Weil es uns unabhängiger macht, weil es uns freier macht, weil es uns zufriedener macht, gleichmütiger macht, mitfühlender macht, weiser macht, freier macht. Bis wir irgendwann alle Sinneseindrücke handhaben können. Ohne ein Problem damit zu haben. Die kommen und gehen. Die kommen und gehen. Kommen und gehen. Was kommt, geht. Was kommt, geht. Was kommt, geht. Wenn gleich das Schöne in der Welt besteht, der Weise weiß zu beiden, die Lust nach dem, was kommt und geht, endet so sein Leben. Könnte fast von Wilhelm Busch sein. Ist aber nichts, vom Olaf. So kann ein Hochgefühl in unseren Sinnen sich kaum gefühlt verfratzen in Verdruss, als wohnte längst schon die Erkenntnis innen, dass alles welken, faulen, sterben muss. Das ist nicht vom Buddha, das ist von Lukrez. Wir wissen es ja. Aber ist dieser Verdruss, na, diese Unzufriedenheit, die aufkommt, die uns in der Praxis behindert? Wir haben Angst, das Angenehme zu ergreifen, weil wir ja aus der christlichen Konditionierung, die uns ja schließlich immer noch in den Knochen steckt, gehört haben oder meinen herausgehört zu haben, dass wir nichts genießen dürfen und alles Begehren ist schlecht und wir müssen uns verneinen und kasteien und die Knute geben. Ja, und deshalb haben wir Angst vor angenehmen Sinneseindrücken und vor unangenehmen Sinneseindrücken haben wir irgendwie auch Angst, weil die eben nervig sind. Ja, und so sind wir die ganze Zeit am Kämpfen und das da kommt eine Menge Spannung auf. Und diese Spannung ist eigentlich das, was uns davor bewahrt, loslassen zu können, dass der Geist wirklich sich mal sammeln kann. Wenn wir diese Angst nicht mehr haben, und die können wir nur überwinden, indem wir den Prozess verstehen. Wenn ich etwas verstanden habe, habe ich keine Angst mehr. Der Grund, warum die Leute in Kriegen aufeinander losgehen, ist, weil die Angst voneinander haben. Und die haben Angst, weil das unbekannt ist. Wir verstehen die nicht und die sind nicht so wie wir, also müssen wir die alle vernichten. Aber wir können die Welt nicht vernichten, wir können die Sinneswelt nicht vernichten. Die Sinneswelt ist Teil unseres Daseins. Deshalb hat der Buddha gesagt, die einzige Möglichkeit zur Freiheit ist raus aus dem Dasein. Aber um aus dem Dasein auszusteigen, müssen wir Dasein erstmal verstehen. Um Dasein zu verstehen, müssen wir hingucken. Wenn wir nicht hingucken, sehen wir es nicht. Wenn wir es nicht sehen, können wir es nicht untersuchen. Wenn wir es nicht untersuchen, verstehen wir es nicht. Wenn wir es nicht verstehen, können wir auch nie frei davon werden. Also, wir müssen den Mut aufbringen, uns diesen zunächst mal unangenehmen Dingen zu stellen, aber Acht geben, wachsam sein an der Stelle unseres Herzens, an dem Punkt in uns, wo die Reaktion stattfindet. Und das tun wir, indem wir nicht den ersten Eindruck ergreifen oder uns in den Assoziationen verlieren. Das ist ganz wichtig, Sinneszügung richtig zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Das ist ein Eindruck. Der ist jetzt da. Der ist angenehm. Das ist okay. Das ist ein Eindruck, der ist unangenehm. Das ist auch okay. Gleich ist er wieder angenehm. Dann ist er wieder unangenehm. Dann ist er wieder angenehm. Dann ist er wieder unangenehm. Und wie ich am Anfang gesagt habe, der Maß und das Angenehmen ist in Abhängigkeit von dem Unangenehmen, was dem vorausgegangen ist. Und umgekehrt. Das ist das Spiel des Lebens. Das Spiel der Sinne. Und unser Job ist, das Spiel zu verstehen. Und wenn wir es wirklich verstanden haben, wie Achametiko mal so schön gesagt hat, ist wie Mensch, ärger dich nicht spielen. Kannst nicht gewinnen. Einzige Möglichkeit zu gewinnen, ist das Brett vom Tisch zu hauen. Irgendwann verlieren wir immer. Der Buddha sagte, Sinneserleben, sich in angenehmen sinnlichen Dingen zu ergehen, bringt uns in Schuld. Und die Schuld, die wir abtragen müssen, ist immer die Tatsache, dass es nach dem Angenehmen mit Sicherheit wieder unangenehm wird. Und dann wird es auch wieder angenehm. Aber es hat kein Ende. Die einzige Möglichkeit zu beenden, ist das Brett vom Tisch zu hauen. Sonst dreht es sich im Kreis. Okay, das soll reichen für heute Abend. Ewang. Okay. Es sei denn, es brennt noch eine Frage mit irgendjemandem. Gone. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadeni. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami.